live. Get to Rockstar, my metro. Digga, siehst du das? Das ist mein Scheiß-Tape. Ghetto Rockstar, Mann, ich scheiß auf die Welt. Schönen Gruß am Platz der Elden in die Zellerau. MTB, TSOB, fetten Gruß nach Passau. Schönen Gruß an Bella Cat, Kindermatch nicht zu vergessen. Auch mein Homie Mac. Schönen Gruß an Bilo und Kalash. Ich werd jetzt reich, Mann, ich weiß, ich kann das. Schönen Gruß an Crux, Junkie und Pace. Scheiß auf die Sterne, packt euch die Welt. Schönen Gruß auch an Hirtlauf und Soundstar. Ich hoffe wenigstens einer von euch bounce grad. Schönen Gruß an Little Fish, die Witzfigur. Du bleibst ein Opfer, du hässliche Missgeburt. Schönen Gruß an alle, die den Scheiß gehört haben. Und an die Hater, fickt euch, ihr könnt blasen. Mein Tape, Alter, mein Intro. Ghetto Rockstar, ladet bei Rappers.in, rappers.in/Erich_Kalli, yeah.